Tishe wie wa i tayer at so a undi och chon da ok mun akshe tiit at zum jeu nei den schnapst wa je tung shu a ayuk yak shosh yak tak yak up yak majak de ets amarandi musika i kanto mihe ha ets ya ndung ach ku ye anak ta pokshe di spuchken ets mient tuk po agok ye mutsk anak de pet madatp maktashk Mugosh tuduk kuzesh tuk kemucht. Det mient det nyanyamiket ya centro social ayuk diak mukachten ha pedukachten. Ze anak ya dak min dak haj z dak yach z es naide na anak. Shtuk anik z eza a ayuk gapsht majakt. Hade inte det trevat. Det inte trevat. Ha a ayuk ikshesh. Det ku a ayuk ikshesh aktaik. Et metsem zeh nega. Javier Gil es zeh Javier Gil. I den som jag nu kommer att göra med det som du skickade och gör i ett tajer. Har ditt skurs med det skickade och gör i. Har ditt skurs bjöd på en maj med det unga och nack. Och det är vi har gjort. Jag nu kommer att göra. Vad är det som jag kommer att göra med det här? Hamden är en maj och november kommer att göra spik. Hamns nawat lana och med det här. Och nawat är det här med det här. Och sen är det en annan jag har gjort jag tigen kusk jag kakpåt jag har gått och gjort min jag har gjort jag har gjort jag har gjort min ispsku njasn kutigen jag har gjort amajan madaknip det är en annan mazinga jag minjen dung det som dung att det är sjana knaskadakt det är min jag konsuelo majakten om det är rönt kan det hinn tjunda det är den den också en annan tisden tiden gav skäm på sig jag har gjort sen ich hamaja agam ljudet nak mukhjam nak majambi Staden de cham tugu mukta gu kapsh, cham niks. Ez den ich niks den ich joj gu amuk achten. De tagt nai den nai muk betagt da a ayuk. Ez ich jak niks, ni hun ich kakust. Hazim je kuzish pawn mai muts kuna akmadi ag madi ka amain. Ez so hat mitch pawn mai hat its kush bi abtu hat its kush bi ag mad hat ja ayuk mad ja nehin. Jeden ist am Hamzo, agazot, dungachp, aitz anak nag eb, nag spekp, nag kiachp, nawat, is amaran. Habeti den ist ja utosim, bezim, ja utostej, ist aus Schagespik. Den utostej, Schagespik, ist ein Giachk, ist ein I. Hasen ich kuzian min, zugum, zuguch napaj, muguk napaj, ag amaran tuke, ana akjapst, ag amaran tuke, ikachpot pjai, ag amaran nyaviajet, nyamigapshit, das anan. Ihr ist nimm Jack dung at a ayuk. Ndijib ist in Aktion daktena sau eb schmach gemachten. Hai ku katz nacht nak machtaik. Hai zen enj i, hai zen enj hirit. Katza amum du chot ha chen maan betaik. Hitz ihr in dem dung at. Habet nimm chamnam ist nak madei ya ayuk ha ayot. Ku chamnam den chim chiga gemachtenam yaktash gemachtenam ist in Aktion daik. So me chau zish naret ni Haduk bekapte kap hai yoye moye tugyo mutte ye wen kapte. Sot hat zek uk sandehin ishi muts kuna oktet. Hadits kash pendehin ye ön. Samichi hawus paun mai. Mi bukte pade na ona ok. Yak mu bukte hoi ona ok hadin kui ode. Then it's the speak, then it's now kuden ye ana ok. Teda yu hant muts kana ok. Hanch tek knem kibak. Hanch tsuch nem hak yojung. Es tu kui da gyuch kust. Es den ich, ku den abschmach gemacht haben, den din. Jaktande war no an mutzk an akung. Hadu a ayuk. Jaktande, hadu kiatk. Ey jön, ey testane eschet, ag aktande. Per den gusp, den ku an ak. Jöd. Jö ötz, jö ön, es mök nim jaut maib. Es ku je mutzk an ak, tu jak hajige gisch. Ey ma kach nüxt, mutzk an ak. Ka di pün, kuen tin. Kat pün, miet kiatch, kat pün. Hoi thindan mit a mit ayuk den yak betaik stamages kanem hin majen stamages wandu gyak hanem ok da ane mit han den ni adom nen ma an katam hi den ti myuch kedam yak mach ana akung hets mshmet kiyat hets mama yak e ingles frances italiano de kum nim jek maza kum ayuk ga tung pa ten den ana habet si mutskana akung gidi mestu Samme chavos esmek kuj avajuk njash maje tehte radio. Samme chindes esme. Jik mëk pëktauk pap, ka jik mëk pëktauk jap radio jat pë ëën i ajuk ëën. Kus nehen jik mëk pëktauk, jik mëk tëhke bini ajuk i hawe. Den e snau kuj puks dhe për avatsp. Mëk nash e snau je puks pjedyk. tuuk tuuk kahp maj mi kahten hiaj. Den da kaj mehets ayuk, den da kaj haj ayuk wen kahp. Dak mukish ha ayuk hets haj da kaps, haj da majak, haj da i. Tsuh ets nau hai kud naiden ets nemanash nau ku haj nyayakt nyayoshet hets iskapt es majakt. Hets da knashta tatsk ap majak, hets da knashta a ayuk hat tsohken. Mai et mod ye puch kupidik that is now samet saw ha hatet hatak snermut ye mi diatu gyom de mi sha hadu pkarp de ma hat si awayuk chaot so that zek uk sunan sun technik bauen mai so met bauen mai uk di awayuk met sam mi de prezat ha gyuk det naiden ku ye awayuk es met sam nim kaunak nachten kunu nachachten messen amayuk nay mukayak pasim naiden mado oduk to da oktag yukke do ki kag yukke sa hat hat zek sa met san nes bauen mai wa as ich na zek ku a ja ge ja gespukt hab fin ma anyat kat ka ich hat het ge sehr gespukt stam den in nek hat ne gapschen ja zek ne mi ku ja gespukt hab da ge sta jet kum buch schet mi gu ktuk nek schem ja sta jet hat du hat mbukt hamutz anak ha anak deb ja gespuckt ha jenden ha ja gespuckt zog buckt die den je eschip bun check bun am um du hot zek deb den je eschip dik uge de je mutz kanak kuen buckt ke wach ketch an ma ha anot je uts ich nan mal ku je deb den ich ha ja gespuckt ku ich ja gmagabstet es ich ja hin ma in dak nasch gda aktet mo di mutz kanak ha uts nau wan ne ma stam uts ku uts kadest ich hin sind ich schmei kum ich in dungen stei habets mai wien ding habets mai wien na gestag ist in hin mein wo sie sie na zeck da ba hoi da ba mich achten da ba jak mich ha ja gespuckt wat da tung pat zuch ei hat tung debt ne jachet debt ne spuckt denn es ich na zeck Han in die Schau aus hier und nicht die Abstiege, die schon eine Schagne abschauen. Aber ich schaue da gar nicht mehr. Das ist gut. Ich habe in der Zeit gut gesagt, ich habe auch gesagt, dass ich mich nicht mehr achten muss, ich muss mich nicht mehr machen, ich muss mich nicht mehr machen, ich muss mich nicht mehr machen, ich muss mich nicht mehr machen, ich muss mich nicht mehr machen. Schön, dass ich mich nicht mehr machen kann. Ich muss mich nicht mehr machen.